Das waren jetzt insgesamt 3 Lieder von Françoise Hardy. Zuletzt ihr allererster Erfolg von 1962, Tous les garçons et les filles. Zu der Zeit dominierten in Frankreich ja noch die Chansonsängerinnen alten Schlages, wenn man so will. Und zu denen muss man auch Dalida zählen. Sie kam als 18-jähriges Filmsternchen aus Ägypten, um auch in Frankreich Karriere beim Film zu machen. Größeren Erfolg hatte sie auf Dauer jedoch als Sängerin. Auch in Deutschland war sie ganz groß. Jeder kennt Am Tag, als der Regen kam, 1957. Ihr Leben endete schließlich tragisch durch Selbstmord. Bei uns hier in der Sendung ein Titel von 1965, La Sainte Totoche. Hier ist Dalida.